Das ist so eine Straßenpartei. Hi zusammen, herzlich willkommen auf Smalltalkers. Ich bin Dennis. Und ich bin Leonid. Unser heutiges Thema ist André Holm. Der umstrittene Berliner Staatssekretär André Holm ist am Montag, am 16. Januar, zurückgetreten. Auf seiner Internetseite hat er Folgendes geschrieben. In den letzten Tagen haben mir SPD und Grüne deutlich gemacht, dass sie mich als Staatssekretär politisch nicht unterstützen. Ich werde der zerstrittenen SPD nicht den Gefallen tun, sie auf meinem Rücken zersplatzen zu lassen. Er war lange Zeit wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Humboldt-Universität. Als er 2005 einen Fragebogen zu seiner DDR-Vergangenheit ausfüllen musste, verneinte er die Zugehörigkeit zur Stasi. Die Regierungschef Michael Müller hat die Entlassung von André Holm gefordert, der von den Linken in die Landesregierung berufen wurde. Interessanterweise greift Holm quasi seiner Kündigung zuvor und geht selber freiwillig. Genau, das ist eine ganz kluge Entscheidung meiner Meinung nach. Es war klar, dass er in der Regierung nicht so gewünscht ist. Dazu wurde auch auf sz.de von der Süddeutsche ein sehr interessantes Interview mit dem Historiker Ilko Sascha Kowalczuk veröffentlicht, der auch so einen ähnlichen Werdegang hat. Kowalczuk schreibt, dass eigentlich Holm mit seiner Vergangenheit nicht so klug umgegangen hat. Das Pro-Holm-Lager ist der Meinung, Holms Biografie bis 1989 dürfte keine Rolle mehr spielen, weil das alles viel zu lange zurückliegt. Ihrer Meinung nach sollte dessen Wohnungspolitik im Mittelpunkt stehen. Auf der anderen Seite befinden sich mehrere Gruppen, politische Gegner, aber auch diejenigen, die davon überzeugt sind, einmal Stasi, immer Stasi. Das eigentliche Problem in diesem Fall besteht aber darin, wie Holm in seiner Vergangenheit umgegangen ist, nämlich nicht besonders clever. Genau, das ist, glaube ich, ein sehr interessanter Punkt, weil man muss halt verstehen, das war ein autoritäres System in der DDR und es war super, super schwierig, tatsächlich überhaupt nichts damit zu tun zu haben. Es war fast unmöglich. Und ich kenne zum Beispiel aus der Sowjetunion die Geschichten von vielen Leuten, die auch keine Kommunisten waren und vielleicht, also vielleicht gegen Kommunismus waren, aber wirklich halt aus ganz trivialen Gründen mit KGB zusammenarbeiten mussten und haben dann halt das sogar geschämt, aber ist halt so. Die meisten, die in die ganzen Parteien eingetreten sind, sie hatten absolut keine Affinität, aber manchmal war es wichtig, wenn du zum Beispiel in der Zeche oder sowas gearbeitet hast, war es wichtig, dass du Teil der Partei bist, sonst kannst du nicht weiterarbeiten. Also so schwarz-weiß ist es nun mal nicht. Genau, und was halt nach dem Ende passiert ist, war ein bisschen so nach dem Motto, die Gewinner schreiben die Geschichte, und ganz viele Leute wurden tatsächlich dadurch verwirrt, wussten nicht, wie sie das angeben sollten. Was nicht heißt, dass eine Stasi-Vergangenheit komplett ignoriert werden sollte, das ist auch klar. Man sollte definitiv alle Vergangenheit aufarbeiten. Und auch Kowalczuk ist der Meinung, dass Holm mit seiner Vergangenheit halt extrem falsch umgegangen ist, im Sinne von, er hätte eigentlich von vornherein reinen Tisch machen sollen, sagen, okay, Leute, das war meine Vergangenheit, ich hatte nichts damit zu tun, ideologisch bin ich komplett woanders, und dann wäre es vielleicht irgendwie anders angekommen und es hätte nicht diesen riesigen Shitstorm gegeben. Was aber viel, viel wichtiger ist, dass es in der Koalition Rot-Rot-Grün passiert ist. Also quasi eine Koalition, von der eventuell erwartet wird, dass sie ab September regierungsfähig ist. Und wenn jetzt schon bei dieser Kleinigkeit, dass da schon ein solcher Shitstorm, eine solche Ansammlung an Problemen entsteht, zwischen diesen drei Parteien, wirft das eigentlich kein gutes Licht auf die Zukunft dieser Dreierkoalition. Die DDR-Problematik könnte wirklich eine bundesweite Ebene kriegen. Und haben die Linke eigentlich vorher irgendwie Fact-Checking gemacht? Weil war es eine Überraschung für sie auch? Oder weil eigentlich hätte man solche Fragen bei allen Kandidaten vorher prüfen sollen. Ich glaube, das wird gerade oder das wird später im Wahlkampf von den Rechten, von der AfD, CDU und der FDP sehr stark benutzt. Definitiv. Ich meine, nach außen hin wirft es das Licht, als ob die Linke es nicht wirklich genau nimmt mit einer möglichen SED- oder Stasi-Vergangenheit, dass es denen nicht wirklich nicht wichtig ist. Es ist so eine Stasi-Partei. Genau, also das ist das, was der Partei Die Linke schon lange vorgeworfen wird, dass sie sehr viele Ex-Stasis in ihrer Partei haben, beziehungsweise eigentlich geistige Nachkömmlinge der SED sind. Was denkt ihr? Hatte Holm recht, selbst zurückzutreten, und seit dem Lager reiner Stasi immer Stasi? Oder glaubt ihr, dass man da differenzieren kann und das von Mensch zu Mensch persönlich ist?